mehr denn je aktuell. Grausame Dinge, sie geschehen in dieser Welt. Hinter verschlossenen Türen und wenigstens wird berichtet. Ein kleines Mädchen, das verzweifelt wird. Und der Tenor der Geschichte ist der neue Mann ihrer Mutter, ein düsteres Geheimnis, das nur die beiden wissen. Seine Tendenzen hinterlassen Tränen in dem blutverschmierten Kessel. Und mit keinem kann sie darüber reden, weil ihre Angst bestimmt das ganze Leben. Der Onkel, der ihr droht mit mehr Gewalt, sollte sie ihr Schweigen brechen. In jedem Fall wird sie weiter darunter leiden. Ist es normal, dass sie ihren leiblichen Vater nicht einmal kennt? Ist es normal, wenn Familien nicht entstehen, weil die Eltern sich vorher einfach trennen?